Ja, es war, muss ich ehrlich sagen, schon schwierig, nach knapp 8 Jahren jetzt durchgearbeitet zu haben. Jetzt auf einmal hier zu Hause, also Haushalt an sich hat mir per se nie was ausgemacht, aber jetzt hier wirklich für alles verantwortlich zu sein, mit allen Konsequenzen, plus eben jetzt auch noch Kind, war schon am Anfang ein bisschen eingewöhnungsbedürftig. Immer mehr Väter gewöhnen sich daran, eine Weile ihren Arbeitsplatz mit einem Kleinkindhaushalt zu tauschen. Mittlerweile nimmt fast jeder vierte junge Papa in Deutschland Väterzeit. Die Väterzeit, auch Wickelvolontariat oder Papamonate genannt, ist ein Erfolgsmodell. Doch der eigentlich gewollte Effekt der vom Staat finanzierten Elternzeit bleibt bislang aus. Es werden nicht mehr Kinder geboren. Deutschland hat nach wie vor eine der niedrigsten Geburtenraten aller Industrieländer. Laut Statistik bekommt eine Frau in Deutschland 1,36 Kinder. Der OECD-Schnitt liegt bei 1,74. Dies geht aus dem jüngsten Familienbericht der OECD hervor. Gibt es familienpolitisch noch immer zu wenige Anreize für Paare, Kinder zu bekommen? Ist die Politik also verantwortlich dafür, dass die Geburtenrate in Deutschland nicht steigt? Der politische Wille, Familiengründungen zu fördern, ist zumindest vorhanden. Vor genau 5 Jahren stellte die Große Koalition eine wichtige Weiche in der Familienpolitik. Das Bundeskabinett beschloss nach vielen hart geführten Diskussionen die Einführung des Elterngeldes. Die Reform sah vor, Mütter und Väter bis zu 14 Monate lang finanziell zu unterstützen, wenn sie zeitweise im Beruf pausieren und sich um die Erziehung ihres Nachwuchses kümmern. Die Vorkämpferin der Reform, Ursula von der Leyen, beschwor vor 5 Jahren noch in ihrer Funktion als Familienministerin: Es wird allen Eltern nützen, die sich im ersten Lebensjahr Zeit für ihr Neugeborenes nehmen und auf Einkommen verzichten. Es ist aber auch ein klares Signal, dass es von der Gesellschaft akzeptiert ist, dann auch in den Beruf zurückzukehren und Kontakt zu halten. Auch weil Eltern grundsätzlich erst einmal selber für den Lebensunterhalt der Kinder verantwortlich sind. Am 1. Januar 2007 trat das Gesetz in Kraft. Die Elterngeldregelung löste die bis dahin geltende Regelung des Erziehungsgeldes ab. Die Union sieht die Einführung der Elternzeit nach wie vor als Erfolgsgeschichte. Eine geplante Ausdehnung musste aber wegen der allgemeinen Sparzwänge verworfen werden. Das Sparpaket von Finanzminister Wolfgang Schäuble brachte Familienministerin Christina Schröder vor einem Jahr dazu, sich zu weiteren Einschnitten bei der Elternförderung bereit zu erklären. Sie werden kommen und sicher auch schmerzhafte Einsparungen. Und da wird es auch nicht ohne Einsparungen auch beim Elterngeld funktionieren. Und die politischen Verhältnisse in Berlin haben sich weiter verändert. So stellt der jetzige Koalitionspartner der Union das Elterngeld komplett in Frage. Wie sieht die Bilanz des Vorzeigeprojekts aus, fragte jüngst FDP-Generalsekretär Christian Lindner auf dem Bundesparteitag in Rostock und lieferte die Antwort gleich dazu. Es zeigt einmal mehr, politisch planen kann man Lebensentwürfe nicht. Und ich habe zwar selbst keine Kinder, ich weiß auch, Kinder werden nicht am grünen Tisch gemacht. Und deshalb sollte die Politik sich auch dieser familienplanerischen Intentionen enthalten. Die Geburtenrate sei nicht erhöht worden, konstatierte Lindner und empfahl, die Mittel an anderer Stelle auszugeben. Mit den 4 Milliarden Euro des Elterngeldes können wir für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf viel Besseres tun, als Mitnahmetatbestände zu schaffen. Wir können konkret in die Qualität und Flexibilität der Kinderbetreuung investieren. Da wäre das Geld besser aufgehoben als an dieser Stelle. CDU-Familienministerin Christina Schröder kündigte umgehend an, sie werde das Elterngeld eisenhart verteidigen. Sie warf der FDP eine eindimensionale Betrachtungsweise vor. Das Elterngeld ist keine Gebärprämie. Und wenn man das Elterngeld einfach abschaffen würde, dann würde das bedeuten, dass Eltern mit 2 Monate alten Säuglingen aus finanziellen Gründen gezwungen wären, ihr Kind in die Kita zu geben. Und da frage ich mich, ob das neue liberale Verständnis von Freiheit ist. Weniger kämpferisch äußerte sich Unionsfraktionschef Volker Kauder. In dieser Legislaturperiode bleibe es beim Elterngeld, sagte Kauder. Allerdings werde man seine Wirkung überprüfen. Die Opposition sieht in dem entbrannten Konflikt zwischen den Koalitionspartnern ein Scheinduell. Während Lindner den marktradikalen Hardliner gebe, versuche sich die Familienministerin als Interessensvertreterin der Familien, so SPD-Parteivize Manuela Schwesig. Mit rund 4,5 Milliarden Euro ist das Elterngeld der mit Abstand größte Posten im Etat des Familienministeriums. Es wird zusätzlich zum Kindergeld ausbezahlt und sichert das erste Jahr nach der Geburt eines Kindes finanziell ab. Die Höhe des Elterngeldes ist vom bisherigen Verdienst der Mütter bzw. Väter abhängig. Es beträgt bis zu 67% des durchschnittlichen Nettogehalts der letzten 12 Monate vor der Geburt des Kindes. Mindestens 300 Euro und höchstens 1.800 Euro kann ein Vater oder eine Mutter in Elternzeit bekommen. Das Elterngeld wird für maximal 14 Monate gezahlt. Väter und Mütter können den Zeitraum frei untereinander aufteilen. Ein Elternteil kann dabei mindestens 2 und höchstens 12 Monate für sich in Anspruch nehmen. 2 weitere Monate gibt es, wenn sich der Partner an der Betreuung des Kindes beteiligt und den Eltern mindestens 2 weitere Monate eines von beiden Einkommen wegfällt. Wenn die Möglichkeit besteht, würde ich jedem empfehlen, das zu machen. Also ich denke, so viel Kontakt mit dem Kind wird man im Weiteren nicht mehr haben. Gerade diese Anfangszeit zu sehen, wie es auf einmal aufsteht, läuft, das ist alles einfach toll. Ich weiß noch, wenn ich gearbeitet habe, hat man es immer abends eben die Fortschritte beobachten dürfen. Aber es war eben nie, dass ich als Erster gesehen habe, dass er aufsteht. Ich durfte nie als Erster sehen, wie er Zwieback isst oder sonst irgendwas. Das ist einfach eine tolle Erfahrung, finde ich. Tobias Weckmann ist Facharzt für Anästhesie in einer großen Klinik in Stuttgart. Knapp 5 Monate lang betreute er seinen Sohn Erik. Seine Frau, ebenfalls Fachärztin, hatte die ersten 9 Monate der Elternzeit übernommen. Vater Weckmann ist statistisch betrachtet eine Ausnahme. 3 von 4 Vätern bezogen im Jahr 2009 Elterngeld für maximal 2 Monate. Anders sieht es bei den Frauen aus. 9 von 10 Müttern bekamen die Leistung für 12 Monate. Hartz-IV-Empfänger bekommen seit Jahresbeginn faktisch kein Elterngeld mehr, weil es auf die übrigen Zahlungen angerechnet wird. Die Elternzeit soll vor allem berufstätige Frauen und Männer und erst recht Akademikerpaare zum Kinderkriegen animieren. Zwar blieb die Geburtenrate nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den vergangenen Jahren gleich, aber ein Effekt zeigte sich, vor allem die gut ausgebildeten Väter nehmen die Väterzeit in Anspruch. Dr. Thomas Gesterkamp, Autor des Buches »Die neuen Väter zwischen Kind und Karriere«. Die neuen Väter sind ein Phänomen der Mittelschicht. Das kann man auch, wenn man in die Details der Elternzeitstatistik hineingeht, nachvollziehen. Und wenn Sie dann das nach Regionen, nach Stadtteilen und so weiter analysieren, stellen Sie fest, in den wohlhabenden Regionen, in den wohlhabenden Stadtteilen sind die Quoten besonders hoch. Also da, wo die Einkommen der Väter, der Männer hoch sind, machen sie auch eher diese Elternzeit, zumindest die 2 Monate. Hat FDP-Generalsekretär Lindner also doch recht, wenn er sich über Mitnahmebestände beklagt? Das Elterngeld ermögliche den Familien einen gewissen Luxus, schrieb der Spiegel vor einigen Monaten. Der Mitnahmeeffekt beim Elterngeld lasse sich gerade in Berlin rund um einen Papaladen im Prenzlauer Berg sehr gut beobachten. Zur Standardlektüre der neuen Väter gehöre das Buch »Abenteuer Elternzeit – Ein Ratgeber über das Reisen mit Baby und Kleinkind«. Thomas Gesterkamp reagiert auf solche Berichte empört. Das ist ein uraltes Klischee. Als das in Schweden eingeführt wurde, haben dann Leute behauptet, die Väter gehen zur Elchjagd. Weil herausgekommen ist, dass die Väter diese Elternzeit lieber im Sommer nehmen. Aber das kann ich keinem Mann übel nehmen. Warum sollte er das nicht versuchen, wenn das sich vom Geburtstermin des Kindes her anbietet, wenn man sich diese Auszeiten nimmt und das für Männer erstmal ungewöhnlich ist, finde ich das vollkommen legitim. Eine von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Untersuchung des Berliner Instituts für sozialwissenschaftlichen Transfer lieferte 2 Jahre nach Einführung des Elterngeldes erste Ergebnisse darüber, wie die Lohnersatzleistung von jungen Eltern in Anspruch genommen wird. Die Diplom-Soziologin Svenja Pfahl vom Institut. Es ist klar, und das zeigen auch unsere Ergebnisse aus den Interviews, dass die Väter sich jetzt nicht vor allem alle auf die Hausarbeit stürzen. Aber sie verbringen Zeit mit ihren Kindern und sie intensivieren ihre Beziehung zu dem neugeborenen Kind als auch zu den Geschwisterkindern. Also stärkt die Vater-Kind-Beziehung. Und das führt auch später nach der Elterngeldzeit bereits dazu, das konnten wir auch in den Interviews sehen, dass sie das auch mit in den Betrieb wieder reinnehmen. Es sei zu früh, die Elternzeit in Frage zu stellen, warnen Wissenschaftler. Die Berliner Soziologin Pfahl empfiehlt, die Gesamtsituation frei von Zahlen anzuschauen. Eine gute Familienpolitik misst sich nicht nur daran, ob Leute Kinder bekommen, sondern ob Familien mit diesen Kindern dann auch gut leben können. Das ist für mich eigentlich die entscheidende Frage. Und das Elterngeld ist auf jeden Fall ein Beitrag dazu, auch die Arbeitswelt zu berühren, die Arbeitswelt auf das Thema aufmerksam zu machen, auch familienfreundlichere Arbeitsbedingungen anzustoßen. Das kann für Familien nur gut sein. Und wie unsere Studie ja auch zeigt, beginnt das bereits. Und insofern würde ich sagen, ist es erfolgreich. Das Thema ist auf dem Familientisch. Vorbei die Zeit, als Väter am Abend nur noch ihren schlafenden Nachwuchs antrafen. Wer sein Kind gewickelt und gefüttert hat und sei es nur für 2 Monate, der hat zu ihm eine andere Beziehung. Doch das neue Familienbild fordert die Unternehmen heraus. Per-Michael Dick, Geschäftsführer beim Arbeitgeberverband Südwestmetall, der Verband vertritt vor allem mittelständische Firmen in Baden-Württemberg. Auch die Unternehmen werden ja von Männern größtenteils immer noch geführt. Auch das sind andere Männer als vor 30 oder 40 Jahren ihre Väter. Auch die sehen die Problematik insgesamt, haben vielleicht auch eine ganz andere Einstellung. Und ich denke, da ist auch ein gewisses Verständnis vorhanden und das entwickelt sich langsam. Vor allem für kleine Betriebe bringt die Elternzeit oft schwerwiegende organisatorische Probleme mit sich. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Entwicklungsabteilung mit 5, 6, 7 Mitarbeitern. Und der Chef dieser Abteilung will jetzt mal 6 bis 12 Monate nicht da sein. Das führt sofort zu Problemen. Das ist den allermeisten Führungskräften auch bekannt. Deswegen scheuen sie sich in der Regel in diesem Umfang in Elternzeit zu gehen, sondern versuchen das anders zu lösen. Zum Beispiel mit Teilzeitarbeit. Bisher wurden solche Modelle von Arbeitgebern nicht gern gesehen, vor allem nicht für Männer. Aber der Facharbeitermangel spielt dem Wunsch nach Teilzeitarbeit in die Hände, meint Dick. Qualifizierte Facharbeiter könnten immer mehr Bedingungen an ihren Arbeitsplatz stellen. Der Zeitgeist, der sich entwickelt hat und weiterentwickelt, dass nämlich immer mehr Männer diese Elternzeit in welchem Umfang auch immer in Anspruch nehmen, verknüpft mit der demografischen Entwicklung, dass also die Unternehmen die Fachkräfte wirklich mit der Lupe eines Tages werden suchen müssen, wird dazu führen, dass es ein ständiges und dann eines Tages ein ganz normales Thema und damit gar kein Thema mehr sein wird. Die Unternehmensleitung von Heidelberger Druckmaschinen am Standort Amstetten im Landkreis Göppingen hat gemeinsam mit seinen rund 1.100 Mitarbeitern einen ganzen Katalog zusammengestellt, wie sich künftig Familie und Beruf besser vereinbaren lassen. In den kommenden Jahren werden 88 konkrete Maßnahmen getestet, die am Ende auch das Ziel haben, Facharbeiterinnen und Facharbeiter an das Unternehmen zu binden. Bernd Huss, Leiter der Abteilung Human Resources bei Heidelberger Druck. Highlights sind sicherlich Themen wie eine ausgebaute Ferienbetreuung in allen Ferienzeiten. Wir bieten mittlerweile auch Gleitzeit in der Produktion an. Wir haben jetzt mehrere Pilotbereiche, in denen wir das ausprobieren, das heißt, die Mitarbeiter im Schichtbetrieb haben am Ende ihrer Schicht die Möglichkeit, auch die Arbeitszeit flexibel anzupassen. Dadurch haben da auch die Möglichkeit, auch mal den ein oder anderen Gleittag zu nehmen, zum einen. Zum anderen bietet das natürlich aber für uns auch ein Stück weit die Möglichkeit, einfach in der Produktion die Maschinenlaufzeiten an die Arbeitszeiten besser anzupassen. Also es gewinnen letztendlich beide. Wie viele Unternehmen muss sich gerade auch Heidelberger Druck am Standort Amstetten, einer ländlichen Gegend, mehr als Unternehmen in Ballungszentren, um die Attraktivität ihrer Arbeitsplätze kümmern? Wir wissen, dass es immer mal wieder auch Lebensphasen gibt, wo es einfach auch für einen Mitarbeiter wichtig ist, die Möglichkeit zu haben, auf Teilzeit zu gehen, zu reduzieren, sei es jetzt, dass er sich um die Betreuung seiner Kinder kümmert, sei es, dass er sich um die Pflege der eigenen Eltern eben kümmert. Ich denke mal, dass ein ganz großer Wert ist, auch für die Mitarbeiter bei einem Unternehmen eben zu arbeiten, das solche Möglichkeiten eben anbietet und wo auch die entsprechende Akzeptanz da ist. Theoretisch ist man also in einigen Chefetagen schon sehr weit. Die Umsetzung wird aber dauern. Barrieren in den Köpfen müssen nun eingerissen werden. Das gilt gerade für Männer. Von den 1.100 Beschäftigten bei Heidelberger Druck am Standort Amstetten sind gerade mal 30 Männer in Teilzeit oder in Väterzeit. Bernd Huss selbstkritisch. Das kann nur der Anfang sein. Es ist auf dem Weg noch einiges zu tun und wir brauchen natürlich auch, ich sag mal, Führungskräfte, die sich entsprechend für dieses Thema einsetzen, Vorbilder, letztendlich auch immer Führungskräfte, die selber dieses Thema Teilzeit auch vorleben. Wir müssen als Unternehmen zeigen, dass auch Männer, die temporär Teilzeitmöglichkeiten wahrnehmen, dass es eben dadurch nicht zu einem Karriereknick kommt. Das müssen wir erst noch zeigen, dass das tatsächlich so ist. Zwar spreche nicht jeder Vorgesetzte offen darüber, aber noch sei in den Führungsetagen nichts von einer Väterrevolution zu spüren, die einst Ministerin von der Leyen beschworen hatte, so die Einschätzung von Buchautor Gesterkamp. Im Gegenteil, einige Väter beschreiben das Arbeitsklima nach ihrer Rückkehr in die Firma als unterkühlt. Es gibt diese schöne Anekdote vom Edeka-Vermerk, Ende der Karriere, der angeblich gemacht wird, wenn Väter nach der Elternzeit oder gar nach reduzierten Arbeitszeiten, also nach Teilzeitstellen, fragen. Das gibt es immer noch in einzelnen Unternehmen. Es tut sich aber im Moment was. Natürlich muss der familienbewusste Betrieb, der muss auch väterfreundlich sein, nicht nur mütterfreundlich. Müttern ist in der Vergangenheit immer schon zugestanden worden, dass sie wegen der Geburt eines Kindes zeitweise ausfallen. Ihnen wird auch die Teilzeit erleichtert, natürlich mit entsprechenden Karriereeinschränkungen. Und bei Männern ist das noch sehr ungewohnt, aber auch da tut sich was. Woanders dagegen nicht. Das Elterngeld ist nur dann gut, wenn nach der Elternzeit auch Krippenplätze zur Verfügung stehen. Vor allem in den alten Bundesländern gibt es zu wenige Betreuungsplätze für unter Dreijährige. In 2 Jahren bereits bekommen Eltern aber einen Rechtsanspruch auf einen Krippen- oder Tagesmutterplatz. Und in diesem Punkt haben die Liberalen recht. Der Ausbau der Kinderbetreuung erfolgt dramatisch schlecht. Aber die Forderung von FDP-Generalsekretär Lindner, das Elterngeld besser in den Ausbau der Kindertagesstätten zu stecken, ist nicht schlüssig. Beide Komponenten werden gebraucht. Es gäbe bereits mehr Betreuungsangebote für unter Dreijährige als in den vergangenen Jahren. Aber es sind nicht genug, sagte Familienministerin Christina Schröder vor wenigen Wochen. In den alten Bundesländern müsste das Angebot innerhalb von 2 Jahren nahezu verdoppelt werden. Im Südwesten ist die Situation besonders schlimm. Roger Kehle, Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg. Wir haben jetzt die letzte Zahl, die wir wissen, das ist Ende 2010, haben wir rund 50.000 Plätze. Und bis zu dieser angestrebten Quote von 34% brauchen wir 91.000. Die Rechnung ist leicht. Es fehlen ca. 40.000 Plätze. Also das ist nahezu eine Verdoppelung dessen, was wir bisher haben. Das heißt, dass wir dieses Ziel mit derselben Ausbaugeschwindigkeit nicht erreichen können. Und ich halte es nach wie vor für sehr unsicher, ob wir das überhaupt schaffen können. In der OECD-Familienstudie heißt es, Deutschland nehme im Vergleich zu den anderen untersuchten Ländern einen Spitzenplatz bei der Familienförderung ein. Bemängelt wird jedoch gerade der schleppende Ausbau von Betreuungsplätzen. Deutschland setze bei der Familienförderung bisher sehr stark auf Steuererleichterungen für Eltern. Andere Länder investierten dagegen mehr direkt in Strukturen wie Kinderbetreuung und Ganztagesschulen. Der eingeschlagene familienpolitische Kurs müsste korrigiert werden. Doch selbst wenn alles optimal gestaltet würde, bleibt fraglich, ob am Ende dann mehr Kinder in Deutschland zur Welt kämen. Den perfekten Zeitpunkt für ein Kind gäbe es nicht, sagte Familienministerin Christina Schröder in einem Fokus-Interview. Man solle Frauen ermutigen, früher diesen Schritt zu wagen, durchaus auch während des Studiums. Im Sommer erwartet die Ministerin ihr erstes Kind. Sie werde sich mit ihrer Auszeit am gesetzlichen Mutterschutz orientieren, heißt es aus Berlin. Der beginnt in der Regel 6 Wochen vor der Geburt und endet 8 Wochen danach. Und danach wird es spannend, nicht nur bei Familie Schröder. Ich kann nur sagen, am Elterngeld wird nicht gerüttelt. Es gab bereits schmerzhafte Einsparungen beim Elterngeld. Und damit ist der Beitrag, den junge Eltern hier in Deutschland zur Haushaltskonsolidierung leisten, für die gesamte Legislaturperiode erfüllt.